Ja, hallo und herzlich willkommen beim Kopfzahlen-Podcast, Episode 11. Ich bin der Thomas. Und ich bin der André. Und heute sprechen wir unter anderem über die Apple Watch. Wir sprechen über meine erste Folge Game of Thrones. Und André hat sich den neuen Civil War im Kino angeschaut. Da hat jemand Windows 95 auf einer Apple Watch installiert. Ernsthaft? Ja, anscheinend. Irgendwer. Ist dir mal, das mir ist aufgefallen, ist, langsam geht ja der Apple Watch-Hate los, ne? Also jetzt geht's irgendwie so. Naja, jetzt schon weichen, oder? Ja, gut, aber jetzt ist hier irgendwie so ein Jahr draußen und jetzt kommen so langsam diese Artikel, die sagen so, ja, Apple Watch, wir haben es jetzt ein Jahr, das hat dann irgendwie uns einen Scheiß gebracht und das war irgendwie alles ziemlich viel Lärm um nichts. Und auch wenn Apple irgendwie mehr Apple Watches verkauft hat als iPhones der ersten Generation, sind uns die Devices irgendwie total egal. Ja, surprise, oder? Ja. Also, ich finde ja, dass das die Reviews am Anfang auch alle wiedergespiegelt haben, dass es genau diese Entwicklung nehmen wird, wenn nicht irgendwie noch die krasse Killer-App rauskommt. Und das werden wir jetzt wohl, also dafür wird ja jetzt erst die Grundlage mit dem WatchOS 2 geschaffen, mit diesen nativen Apps, dass die Apps überhaupt erstmal schnell laufen auf dem Ding oder verhältnismäßig schnell und nicht erst irgendwie noch diese Brücke über das iPhone nehmen müssen. Es ist auch irgendwie die Frage, wie Apple sich überhaupt um die Apple Watch kümmert. Also irgendwie, man hat es auch von Seiten von Apple irgendwie hier mal ein neues Armband und so weiter und so fort. Aber eigentlich wäre ja nach typischem Apple-Zyklus eigentlich mal wieder ein Update drin gewesen, nachdem sie jetzt ein Jahr draußen war. Die Apple Watch, nee, länger, 1,5 Jahre? Die wurde im, wann wurde ja. Sie wurde doch, genau, sie wurde doch irgendwie im Herbst vorgestellt und im, vor einem Jahr gab es ein erstes Update auf WatchOS 2 oder so ein Kram. Nee, das kam ja jetzt erst. Oder kam es jetzt? Nee, es ist schon. Jedenfalls hätte ich von Apple früher erwartet, dass es ein neues Gerät gibt, weil ich habe am Anfang schon so gedacht, so, ja, okay, Apple Watch irgendwie ganz interessant, aber wenn ich mir eine hole, dann die zweite Generation. Und da ist bisher noch nicht so wirklich was in Sicht. Ich meine, es gibt ja nicht mal Rumors oder so. Also inzwischen, die Zeiten sind ja vorbei, in denen Apple irgendwie alles so gut unter Schach halten konnte, dass sie uns echt überraschen konnten. Und ich glaube, wenn tatsächlich irgendwelche neuen Fertigungsgeschichten irgendwie in Richtung Apple Watch 2 unterwegs wären, dann hätte man schon irgendwas gelesen. Oder hätten irgendwelche Leute irgendwie spekuliert oder so. Aber selbst das habe ich bisher noch nicht gesehen. Von daher weiß ich auch nicht, ob wir ja, vielleicht diesen Winter dann mit dem iPhone 7, ob es dann auch eine weitere Apple Watch gibt. Aber wenn es dann nicht die Apple Watch 2 gibt, dann fragt man sich auch so, okay, entwickelt Apple das Ding überhaupt noch weiter? Oder nicht? Und ja, oder haben sie vielleicht den neuen Krebs, das Sitzen, schon so weit bekämpft, dass es keine neue Apple Watch braucht? Problem gelöst. Naja, das, also, das Problem ist, dass wir natürlich mittlerweile sehr darauf getrimmt sind, diesen Jahreszyklus zu erwarten, ja. Also nicht nur von Apple-Seite aus, sondern natürlich generell, so in diesem ganzen Smart-Devices-Bereich. Ja, ich als Schiepel bin jetzt, habe ich darauf eingestellt, jedes Jahr mein Konto leer zu machen. Du hast schon einen Apple-Fonds eingerichtet. Ja, die haben Einzugsermächtigung, ne? Also wenn die ein neues Projekt rausbringen, die können sich einfach schnappen und dann kriegt das zugeschickt und ist gut. Hier, Tim, meine IBAN. aber ja, also ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Die wurde im September 2014 angekündigt und seit Ende April 2015 ist sie erhältlich. Also das Produkt ist jetzt ein Jahr lang auf dem Markt. So. Okay. Ein Jahr und eine Woche, so ziemlich genau. Und ich hätte gerade nach den Reviews, die ja doch ziemlich umfangreich waren, wirklich damit gerechnet, dass Apple eine verhältnismäßig schnelle zweite Generation nachschieben wird und die dann für einen längeren Zeitraum am Markt bleibt. Als unverändertes Produkt auf Hardware-Seite, meine ich jetzt. Wo ich natürlich auch pissig wäre, wenn ich mir irgendwie für 600 Euro eine scheiß Apple Watch kaufe und nach einem Jahr sagt mir Apple, ja, die ist jetzt nicht mehr aktuell und kauf dir mal bitte unsere neue. Ja, na klar wäre ich das. Obwohl das eigentlich teurer an diesen Apple Watches sind, ja eigentlich gar nicht, ist ja nicht das Device an sich, sondern die Armbänder. Und die kann man ja hoffentlich dann migrieren. So. Ja, das haben sie ja erkannt, ne? Sonst hätten sie ja irgendwie in der letzten Keynote auch nicht dieses Armbandsegment noch reingepackt, ne? Ey, irgendwann gibt's irgendwie die Apple Watch, so für einen Zehner. Und dann so 500 Euro. Willst du ein Armband dazu haben? Ja, ach, sie wollen ein Armband. Das wird sie kosten. Und dann gibt's irgendwie so dieses kleine, so ein Bändchen oder so ab 200 Euro oder so. So Blumendraht. Ey, ich baue mir selber eins mit Panzertape. Genau. Aber es ist so, ach, ich weiß auch nicht, aber Apple Watch, ich meine, ich benutze jetzt auch die Pebble, habe ich jetzt auch schon, die Pebble Time, seit bald einem Jahr. Und es ist auch so, natürlich, am Anfang war es irgendwie interessant und die haben dafür geworben, ja, installiert Apps und so ein Kram. Ich benutze keine Apps auf meiner Pebble. Ich benutze die Pebble tatsächlich primär als Uhr und manchmal auch, um eine Notification anzugucken, aber eigentlich auch nur, um zu gucken, welche Art von Notification das ist und das Ding lesen und so weiter und so fort. Das passiert alles bei mir auf dem Handy. Und die Pebble, natürlich, Pebble und Apple Watch, das sind nochmal zwei ganz andere Geräte und die Apple Watch bietet dann noch vor allem in Verbindung mit einem iOS-Device noch sehr viel mehr Umfang, während die Pebble dann eher beschnitten ist mit einem iOS-Device. Aber es ist irgendwie mehr als nur so ein Novelty-Ding, ist es nicht geworden bei mir. Also die Pebble, wenn mir jetzt jemand sagt, so okay, die Pebble kann jetzt keine Notifications mehr ausspielen, du kannst sie nur noch als Uhr benutzen, bei der du die verschiedenen Watchfaces ändern kannst mit dem E-Ink-Display. Ja, das wäre eigentlich okay. Also dann würde ich mir wahrscheinlich wieder eine richtige Uhr kaufen und nicht mehr die Pebble benutzen. Also eine Uhr, die auch so ein bisschen hochwertigeres Gehäuse hat und so weiter und so fort. Aber es ist so, das ist kein Device geworden, das irgendwie in meinem Alltag unabdingbar ist. Also im Gegenteil, ich könnte das irgendwie sofort irgendwo liegen lassen in der Ecke und dann wäre es auch nicht schlimm. Am Wochenende trage ich das Ding überhaupt nicht. Und ich trage es irgendwie auch nur, wenn ich aus dem Haus bin. Wenn ich irgendwie nach der Arbeit nach Hause komme, lege ich das Ding sofort ab. Das scheint ja generell auch jetzt nicht irgendwie ein selten vorkommendes Verhalten zu sein. Ich habe vor ein paar Wochen auf dem Weg zur Arbeit den Vergecast geschaut und unser aller Lieblingschefredakteur Nilay Patel hat davon erzählt, dass er irgendwie seit 2 Monaten oder zu dem Zeitpunkt eben seit mehreren Wochen eine Apple Watch am Handgelenk hat, die tot ist. Also die irgendwann ist der Akku alle gegangen, der hat sie einfach nicht mehr aufgeladen. Weil, ja, hat keinen Sinn darin erkannt. Okay, aber das tut mich auch an. Und wenn Herr Patel keinen Sinn darin erkennt, quasi Apple-Fanboy vor dem Herrn, nein, das ist natürlich ein bisschen übertrieben gesagt jetzt, aber ja, ne? Aber das wird mich auch ankotzen. Das würde ich auch nicht machen. Also wenn meine Pebble keinen Akku mehr hat und mir nicht mal mehr die Zeit anzeigt, dann würde ich es auch nicht mehr tragen. Also so ein... Ja, so ein warum er das jetzt gemacht hat, weiß ich nicht. Er hat da so ein bisschen drüber gescherzt von... Das war jetzt ein soziales Experiment, ob irgendjemand merkt, dass ich... also ohne Scheiß. Oh Gott. Er hat den Mert angepult. Neverpull, so Mert Matan. Naja. Aber ich bin ja doch jetzt auch seit... Seit wann eigentlich? Seit 2 Monaten, 1,5? Träger eines Jawbone-Up Nummer 2. Und ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Ja. Also ich habe mir das ja vor allen Dingen gekauft wegen dieser Sleep-Tracking-Geschichte. Das fand ich so, das fasziniert mich so ein bisschen. Da wollte ich gerne ein bisschen mit rumexperimentieren. Ohne dabei mein Handy halt die ganze Nacht am Akku am Ladegerät neben mir liegen lassen zu müssen. Und da war dieses für 50 Euro ein ganz gutes Schnäppchen zum Experimentieren, würde ich mal sagen. Und fand's am Anfang echt gut. Also ich habe dem Ding gesagt, hier spätestens 7.30 Uhr will ich wach sein. Und davor eine halbe Stunde, bis zu einer halben Stunde davor kannst du mich wecken. Und das hat irgendwie die ersten 2 Wochen wirklich gut funktioniert. Also ich wurde immer aufgeweckt in einer leichten Schlafphase. Es hat sich gut angefühlt. Und ich dachte, wow, das Ding ist echt präzise. Und die App wirft dir dann ja auch die Auswertung aus von deinem Schlaf. Und du siehst, wann bist du eingeschlafen, wann bist du aufgewacht. Und ich war echt überrascht, weil es teilweise auf die Minute genau war, diese Analyse. Und je mehr Daten ich da reingeworfen habe, desto schlechter wurde plötzlich dieser Mechanismus. Ich raff's nicht. Es gab Momente, da bin ich morgens aufgewacht, ohne das Armband oder einen Wecker. Ich war schon wach, aber das Ding reagiert nicht. Das heißt, es hat nicht gemerkt, dass ich wach bin, obwohl ich im Intervall wach geworden bin. Weckt mich dann am Ende des Intervalls und in der App sagt es mir, ich war in einer tiefen Schlafphase. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Oder außerdem gab es Momente, wo die App das Armband angefangen hat zu vibrieren, um mich zu wecken. Ich nehme meinen Finger, das heißt, ich bewege mich, ich tippe auf das Band, um den Wecker auszuschalten und schaue irgendwann in meine Schlafanalyse rein und er sagt mir, ich bin gar nicht wach gewesen. Was so unlogisch ist, weil die App doch gerafft hat, dass ich den Wecker ausgemacht haben muss, weil er sonst nicht ausgeht. Und sagt mir aber eiskalt, ich habe nicht geschlafen. Und das ist immer schlechter geworden, je mehr Daten ich gefüttert habe. Das kapiere ich nicht so richtig. Du sprichst ja schon in der Vergangenheit. Hast du das Ding jetzt inzwischen abgelegt? Ach so, nee, ich habe es immer noch dran, aber ich lasse mich nicht mehr davon wecken. Davon lasse ich mich nicht mehr wecken. Ja, weißt du, es ist, ach, diese Tracking-Sachen, ich habe ja auch irgendwie fast ein Jahr, anderthalb, hier dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie die App heißt, so eine App halt, du legst dein Handy neben dich aufs Bett und das trackt dann deinen Schlaf und soll ja genau das machen, was das Jawbone auch macht. Inzwischen muss man das Ding irgendwie nicht mehr neben sich aufs Bett legen, man soll sogar das einfach nur übers Mikrofon, soll das möglich sein. Und ich habe das eine Weile gemacht und irgendwie am Anfang hat es auch gut funktioniert, irgendwann hat dann dieser Effekt irgendwie auch so ein bisschen nachgelassen, vielleicht hat man sich auch einfach dran gewöhnt. Aber was ich einfach festgestellt habe, dieser ganze Hassel, durch den man da geht, und das trackt man und kriegt Daten und hier und dann, so, jetzt analysiere ich meinen Schlaf so mal richtig und bin danach schlauer über mein Leben und meinen Körper und mich selbst und so weiter und so fort. Das Einzige, was du machst nach einem Jahr, du guckst dir die Statistiken an und machst einmal so, interessant. Dann machst du es wieder zu, ziehst irgendwie keine Erkenntnisse raus, hast nichts draus gelernt und hast irgendwie, ja, so. Also, ja, nee, da hast du recht. Im Moment ist es halt, man hat dann diesen Haufen Daten und weiß noch nicht so richtig, was man damit anstellen kann. Also diese ganzen Daten bringen dir ja nichts, wenn du dann nicht auch quasi irgendwie dein Leben änderst. Also wenn du einfach nur dein Leben trackst und merkst so, okay, ich schlafe viel zu wenig und das ist total fucked up, was ich hier veranstalte, aber du änderst nichts daran, dann bringt dir das halt auch nichts. Also wenn du nicht den Willen hast und wirklich die Ambition, da dein Lebensstil zu ändern, dann kannst du noch so viel tracken, wie du willst. Da wird nichts passieren, außer dass du es schriftlich hast, dass du irgendwie beschissen schläfst. Ja. Naja, ich hab's mir halt in erster Linie fand ich den Gedanken gut, dass es eben diesen intelligenten Weckmechanismus gibt, nenne ich es jetzt einfach mal. Und dass der eben auch besser wird, wenn du mehr Daten in die App reinschmeißt. Aber es ist halt irgendwie genau das Gegenteil passiert. Was ich schade finde. Aber ich habe es jetzt erstmal noch nicht abgelegt. So ein bisschen Schritte zählen ist auch ganz okay. Ja, aber das macht dein iPhone jetzt ja auch. Ja, aber das habe ich nicht permanent in der Tasche. Was? Wie, du lässt dein iPhone zurück? Naja, irgendwie im Büro oder sowas, weil ich ja alle 2 Minuten zum Rauchen oder aufs Klo gehe. Da lasse ich mein Handy auf dem Schreibtisch liegen. Und das sind schon mal bestimmt 20.000 bis 300.000 Schritte, die dann nicht gemessen werden. Na gut. Oh, es ist aber auch echt erschütternd, wenn man so also einen vergleichsweise aktiven Tag hatte, also mehrere Termine irgendwie und dann vom Parkplatz noch in die Redaktion und so weiter. Und am Ende und dann des Tages. Vom Parkplatz noch in die Redaktion. Ja, es hat, ne? Und am Ende des Tages guckt man so in diese App rein und sieht halt irgendwie 6.500 Schritte und denkt sich, oh Gott, das ist jetzt nicht so viel. Tja. Ja, aber so generell, also ich weiß ja nicht, also diese ganzen Smart Devices zum Tragen, Apple Watch. Es ist irgendwie alles nur so ein Novelty-Ding bisher geblieben. Aber es ist genau, es gibt nicht dieses Killer-Feature. Und ich sehe auch nur sehr wenige Apple Watches im echten Leben quasi. Ich sehe die ab und zu bei irgendwelchen, auf irgendwelchen Instagram-Fotos von irgendwelchen Take-Bloggern oder so, wenn man da mal einen Blick auf ihr Handgelenk wirft, so. Aber es ist halt so die Crowd, von der man das erwarten würde. Aber unter normalen Menschen, unter den Sterblichen, Habe ich das noch nicht gesehen? Nee. Vielleicht stellen wir auch die falschen Ansprüche irgendwie. Also, ich kann ja mal. Vielleicht wollen diese Devices auch nicht mehr sein als irgendwie nur der verlängerte Arm des Smartphones, aber so werden sie halt nicht vermarktet. Ich kann ja mal jetzt auf den 3 Tagen Republika zählen. Wie viele Apple Watches kann ich erblicken? Ey, das ist gut. Mach das mal. Das interessiert mich auch. Ich war im Kino, ne? Lass mich raten. Civil War. Ja, lass mich raten und im Hintergrund. Letterbox. was hat er geschaut? Du hast dir Civil War angeguckt. Ich habe mir Civil War angeschaut. Ja. Woher wusste ich das? Vermutlich, weil ich es dir vorher erzählt habe oder du es auf Letterboxd gesehen hast. Weder noch. Es war geraten. Oh, krass. Aber es ist jetzt auch nicht so. Boom. Boom. Moment. Okay. Uri Geller ist ein Scheiß gegen dich. Warum eigentlich Uri Geller? Ich kann dir nicht deine Witze erklären. Ja, sorry, ich weiß nicht. Also es hatte ja gerade nichts mit Löffel verbiegen zu tun. Ja, Moment. Uri Geller, der hat aber mehr Skill als einfach nur Löffel verbiegen. Glaube ich. Ja, schlechte ProSieben-Sendungen moderieren. Ach ja, the stage is yours. Okay, ich guck mal gerade, um das mir abzunehmen. André Pitz hat Captain America Civil War eine 8 von 10 gegeben. Möchte er darüber zu elaborieren, bevor ich in meinen Anti-Superhelden-Rant übergehe? Ja, gerne. Gerne. André, es ist alles egal, was du gerade gesagt hast. Folgendes. So sieht's nämlich aus. Also der Film, das ist natürlich klar, wir schauen immer noch einen Marvel-Film, genauer gesagt einen Film aus dem Marvel Cinematic Universe. Darüber muss man sich vorher im Klaren sein. Also ich fand es, ist die perfekte, perfekt ist schon wieder sehr hochgegriffen, aber wirklich unfassbar gut gemachte Unterhaltung einfach gewesen. Also es ist richtig, richtig geil choreografierte Action. Die unterschiedlichen Charaktere, also wo es ja gerade in Age of Ultron das große Problem gab, dass da einfach 200 Helden rumgesprungen sind und man wollte keinen vernachlässigen und so weiter, was das Ganze zu einem unfassbar schlimmen Flickwerk gemacht hat. Flickenteppich, wollte ich sagen. Und in Civil War jetzt gibt's auch eine ganze Menge, aber man hat eben keine Angst gehabt, dabei auch verschiedene Charaktere einfach zu vernachlässigen und die halt so nebenbei laufen zu lassen. Das fand ich ganz angenehm. Also es hat mehr fokussiert gewirkt insgesamt. Dann war angenehm, dass es keinen Oberbösewicht gibt, der aus irgendwelchen dämlichen Gründen gerade die Welt brennen sehen möchte, sondern eher was Nachvollziehbareres, ohne da zu viel zu sagen. Und man hat halt tatsächlich stellenweise das Gefühl gehabt, hier steht tatsächlich was auf dem Spiel. Also nicht, am Ende nehmen sich alle bei der Hand und tanzen im Kreis und alles wird gut, sondern so eine gewisse Unsicherheit schwang da eben mit. Das fand ich cool. Und was kann ich noch sagen? Eine der Schlüsselszenen spielt auf dem Leipziger Flughafen. Oh ja, da haben wir uns auch schon drüber ausgelassen, ja. Also wir meine ich in der Redaktion. Und es ist ganz offensichtlich, dass die Flughafengesellschaft den einen oder anderen Eurocent dafür bezahlt hat, das Logo für längere Zeit im Bild zu haben. Product Placement. Ja, doch. Also das Framing war manchmal so, da dachte man sich, ja, okay, komm. Alles klar. Und nachdem du diesen Film gesehen hast, was sagst du denn jemandem? Moment. Jetzt kommst du, okay. Also diese Punkte machen den Film zu einem wirklich tollen Erlebnis. Und irgendwie man so diese ganze Civil War-Geschichte, also Superhelden kontrollieren oder nicht, da kommt man tatsächlich so ein bisschen ins Grübeln und fängt an, so die Argumente für sich selber aufzudröseln und so weiter. Was ich auch überraschend anspruchsvoll fand, also für so einen Film, sag ich mal. Und dann haben wir natürlich aber so ein typisches Marvel-Ende, was kein Ende ist, weil jeder einzelne Marvel-Film ein Setup ist für irgendetwas anderes. Civil War war jetzt weniger ein Setup, als zum Beispiel Age of Ultron war, was ein einziges Setup-Flicken-Dings war. Aber es ist eben immer noch dieses, ja, und jetzt machen wir noch einen Spider-Man-Film und dann gibt's da noch diesen Black Panther, der kriegt ja auch seinen, deswegen müssen wir den euch schon mal zeigen und so weiter. Das ist dann der Wermutstropfen, den man da irgendwie schlucken muss. André, was sagst du denn, nachdem du jetzt diesen Film so gelobt hast, was sagst du denn jetzt jemandem wie mir, der komplett übersättigt ist mit dieser ganzen Superhelden-Schose? Age of Ultron hat mich einfach nur genervt am Ende. Ich habe mich am Ende fast geärgert, dass ich da Geld für ausgegeben habe. Ich habe im Moment einfach keinen Bock mehr auf Superheldenfilme. Und ich habe das Gefühl, das ist einfach nur die Cash-Cow, die da durchs Dorf getrieben wird. Und es lohnt nicht meine Zeit, mir jetzt die Superheldenfilme alle anzugucken, weil es fühlt sich an, als kennt Hollywood irgendwie nur noch ein Thema und das sind Superhelden und die werden jetzt durchs Dorf getrieben. Und ich habe einfach keine Lust mehr. Ist der Film trotzdem was für mich? Ist das der Film, mit dem ich wieder meine Liebe zu Superheldenfilmen reaktivieren kann? Es ist schwierig. Also, gerade weil er eben doch viele der Marvel-Muster noch befolgt. Ich sag mal, hast du den Winter Soldier gesehen? Also Captain America 2? Nee. Ach, komm. Ach, komm. Nee, ich hab ja keinen Bock. Wie gesagt, es wäre für mich nach langer Zeit, ich habe total den Überblick verloren. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich jetzt alles verpasst habe und was nicht. Wo muss ich einsteigen? Nee. Ich hab gesehen den ersten Avengers und ich habe den zweiten Avengers gesehen. So. Okay. Also ich sag mal, um Civil War zu durchsteigen zu können, oder man kann den auch gut so anschauen, um sich leicht unterhalten zu fühlen. Um den Unterhaltungsfaktor zu maximieren, solltest du Captain America 2 gesehen haben und Age of Ultron. Die, denke ich, sind notwendig dafür. Und Captain America 2 ist ja auch von den Russos gemacht worden, die jetzt auch, also diese Regiebrüder da, die jetzt auch Civil War gemacht haben. Und die fahren halt einen leicht anderen Stil als die ganz anderen Regisseure. Die sind irgendwie, wenn man davon in dem Zusammenhang davon sprechen kann, ein bisschen in einer ernsteren Realität verankert, die sind brachialer in den Kämpfen, wie sie dargestellt werden. Und also das schwingt so ein gewisser Coolness-Faktor mit. Also es gibt halt, der Humor ist auf einem okayen Level für so Superheldenfilme und wirkt nicht so total daneben wie in Age of Ultron. Also so ging es mir jedenfalls. Ich fand das echt nervig, wie die das da umgesetzt haben. Aber wenn du natürlich also richtig heftig die Motivation verloren hast und die Lust dran, dann würde ich sagen, leih dir den mal auf iTunes aus, wenn es soweit ist. Aber Kino-Geld musst du davon nicht blechen. Ist Captain America Winter Soldier jetzt vor oder nach Age of Ultron? Ich glaube, der kam vor Age of Ultron. Der wird ja auch als einer der besseren Marvel-Filme bezeichnet. Also, ja, in meiner Wahrnehmung auch. Ich konnte es mal nie so richtig glauben. Aber wie gesagt, ich hatte einfach keine Lust. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht soll ich dem Ganzen auch nochmal eine Chance geben. Also, ich sag mal, der Cap 2 und Civil War, die kann man sich echt anschauen. Weil die eine ganz andere Stimmung haben als der Rest des MCUs. Wie es ja so schön heißt. Na gut, dafür, ich muss eigentlich erstmal Game of Thrones gucken. Bitte. Schaust du jetzt weiter oder was? Ich werde mir, um das mal kurz zu erklären, ich habe in meinem Leben bisher eine einzige Folge Game of Thrones geguckt. Diese Folge war die erste Folge der 6. Staffel, also die jetzt gerade gestartet ist. Und ich werde mir wahrscheinlich am Montag die 2. Folge der 6. Staffel angucken. Und wahrscheinlich werden jetzt gerade Game of Thrones-Fans die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, was? Da verstehst du doch gar nichts. Ja. Will ich auch gar nicht. Will ich auch gar nicht. Also, ich schaue nur wegen Brüsten. Es hat ein bisschen was von so einem Spektakel. einfach mal dieses. Es gibt Menschen, die fahren einfach in eine fremde Stadt und steigen irgendwo aus und wandern dann darum, einfach nur mal was Neues zu entdecken und mal was anderes zu sehen. So mache ich das so ein bisschen mit Game of Thrones. Ich gucke da immer so rein und verliere mich so in dem Ding, in sich selbst. Es ist wunderschön. Game of Thrones ist deine White-Noise-Maschine, oder was? Schon so ein bisschen. Also ernsthaft, du musst das nicht im Arbeitszusammenhang machen oder sonst was, sondern du schaust jetzt einfach ab Staffel 6 Game of Thrones. Ich mach's, es ist ein bisschen dabei, ich mach's aus Arbeitszusammenhang, weil ich mir eben mal als kompletter Nicht-Gucker einen Einblick in diese Game of Thrones-Welt verschaffen möchte. Und ich mach's so halb-halb. Ich find's irgendwie ganz, ganz interessant. Ich möchte mal tatsächlich mal wissen, was es mit dieser Serie auf sich hat. Und jetzt habe ich die erste Folge der 6. Staffel geguckt. Das kann ich auch mit der 6. Staffel weitermachen. Und mal gucken, vielleicht mache ich noch was dazu. Es ist halb-halb. Hm. Ja, morgen müsste ja dann die zweite Folge der 6. Staffel auch wieder bei uns verfügbar sein. Dann werde ich weiterschauen, aber ich bin sehr gelangweilt von dieser Serie. Ich fand die letzte Staffel schon nicht gut, obwohl ich von einigen Fans gehört habe, wieder eine der besseren Staffeln. Und ich verstehe es einfach nicht. Also was jetzt in der 6. Staffel passiert ist, ein Charakter, der sich 5 Staffeln lang quasi an die Spitze gearbeitet hat, wenn man so möchte. Ach komm, oder nee, jetzt hier, also Leute, wenn ihr keine Spoiler wollt, ist mir das scheißegal. Ich spoilere gar nicht. Ja, das klang so, als möchtest du über Spoiler rumreden. Also möchte, wenn jetzt jemand hier keine Game of Thrones Staffel 6 Spoiler haben, weil das Problem ist, ich kann jetzt nicht mit dir reden, ich weiß noch nicht mal, was ein Spoiler ist und was nicht. Von daher spreche ich jetzt eine harte Spoilerwarnung aus. Ich kann für nichts garantieren. Oh Gott. Silent Green is people. Thomas hat euch gewarnt. Also Jon Snow. Nein, nicht Jon Snow. Was? Ach, der ist tot. Soll er doch. Ja, aber hat sich doch 5 Staffeln nach oben gearbeitet. Nö, hat er nicht. Ach so. Setz du hast keine Ahnung. Ja. Nee, es geht um Daenerys Stormborn, die blonde Drachenmutter, wie sie gerne genannt wird, die sich über 5 Staffeln lang emanzipiert hat zur gutmütigen Herrscherin und jetzt am Ende der letzten Staffel irgendwie so ein bisschen die Gunst ihrer Leute verloren hat und jetzt plötzlich wieder bei Null ist am Anfang der 6. Staffel. Nicht so, Alter. Ja, bei Null würde ich das nicht. Übrigens, das habe ich auch so festgestellt, die sind da alle nicht so helle, oder? Das fand ich so, weißt du, die wird da von diesen Hipster-Bart-Menschen durch die Wüste geschleift. Und am Ende stehen sie da unter diesem Zelt und dann will er sie vergewaltigen und dann sagt sie einfach so und droppt sie einfach nur so, ach übrigens, der ist übrigens mein Ex. Und die sofort so, oh ja, dann glauben wir dir natürlich und hier und da und links und rechts. Das ist genauso wie mit Peter Dinklage, der irgendwie durch dieses Dorf rennt und sagt so, ja, also wir müssen hier ganz schön aufpassen, das ist hier ganz schön gefährlich. Und dann rennt er da ohne Wachen und ohne alles durch die Botanik und könnte einfach jede Sekunde erschossen werden. Oder dieser andere Typ, der auf diesem Schiff ist, und dann kommen da die 2 Mädels rein und wollen ihn umbringen. Und er, bescheuert wie sonst was, zieht sein Schwert, wendet der einen den Rücken zu. Und da habe ich mir gesagt, ja, da verdienst du es auch nicht anders, als sich mehr durch den Kopf zu gehen. Das habe ich mir auch gedacht. Dann habe ich gesagt, so, Alter. Ja, nee, muss ich dir ja recht geben. Das war insgesamt keine sonderlich gut durchdachte Folge, fand ich. Und es ist halt, ja, habe ich ja auch schon mehrmals gesagt, Podcast wahrscheinlich nicht, aber das ist einfach GZSZ und jeder, der was anderes sagt, hat keine Ahnung. Aber es ist halt einfach echt verdammt gut produziertes GZSZ mit Charakteren, die interessant sind. Und deswegen funktioniert das ja auch. Also wenn man von Anfang an schaut, Thomas, wollte ich nur mal gesagt haben. Also so langweilig fand ich jetzt diese erste Folge gar nicht, weil halt viele neue Menschen mit dabei waren. Ja, no shit. Und viele den kenne ich noch gar nicht. Und viele Charaktere eingeführt. Ich habe übrigens mitgezählt. Ich habe eine Strichliste geführt. Echt? 30 Leute, die irgendwie gesprochen haben, von denen ich keine Ahnung habe, die für mich neu waren. So. Es waren noch nicht mal alle. Ja, das habe ich mir auch dann sagen lassen am nächsten Tag. Aber ich bin erstmal auf 30 gekommen, von denen ich das Gefühl hatte, ich müsste wissen, wer das ist. Das Gute war dann wiederum, Von diesen 30 konnte er wieder 2 wegstreichen, weil die sind dann gestorben. Und eigentlich sind es dann technisch gesehen auch eher 27, weil Jon Snow ist ja schon tot. Das war ganz cool. Also dann habe ich so auch erstmal so verstanden, warum das immer so, wenn du irgendwie jemanden triffst und der versucht dich von Game of Thrones zu überzeugen, dann hast du so, oh ja, das ist voll super, die sterben da so voll unkontrolliert und die verrecken einfach so. Und das ist mir ja nicht klar geworden. Das ist so ein, das ist so ein erleichterter, so ein erleichterter Schrei, so, oh, endlich sind wieder welche gestorben, weniger Menschen, auf die ich aufpassen muss, so nach dem Motto. Das ist gar nicht so ein Selling Point, das ist so ein Klageschrei der Erleichterung. Und das hat mir so einen neuen Blick auf diese Serie eröffnet, das war sehr interessant. Genau, pure Erleichterung macht sich breit. Endlich ist das vorbei. Boah, endlich mal wieder ein Massaker, Alter. Es wurde schon anstrengend. Ja, so stelle ich mir das vor. Und wenn dann irgendwie so ein ganzes Königshaus mal hops geht, weißt du, weil dann irgendwie, keine Ahnung, dieser krasse Albino-Wolf da ankommt und alles wegsnatchelt, dann das ist bestimmt voll angenehm. Das muss voll schön sein. Ich freue mich schon, wenn wir uns über die morgige Folge unterhalten. Machen eigentlich alle Ginger in der Serie, sind die alle so Dorian Gray-mäßig unterwegs? Warte, von wem redest du jetzt? Na, am Ende da, wo die sich in die Oma verwandelt. Ach so, ach ja, klar. Nee, das war eine der größten Überraschungen. Ah, okay, ja, nee. Weil das war eine ziemlich traurige Szene. Sie verstehen. Ja, man wollte sich Salz in die Augen kippen danach. Aber dazu kann ich übrigens, jetzt machen wir mal Follow-up zur letzten Folge. Ich habe natürlich wie ein guter Serien-Fan diese Folge schön auf kinox.de geguckt, weil ich gerade keinen anderen Zugang hatte. Und Leute, wer auch immer von euch immer noch auf kinox.de Filme guckt und Serien. Also, nein, ich muss ja eigentlich sagen, ich habe ja Respekt für die Leidensfähigkeit dieser Menschen. Meine Güte, so viele Pop-Ups und Werbung und beschissene Videoqualität. Also wirklich, das ist irgendwie 360p, wenn du Glück hast und super, also so viele Fragmente und Artefakte in dem Ding und ganz, ganz schlimm. Ich war bei einem Player, da kam ein Pop-Up, immer wenn ich auf Play und Pause gedrückt habe. Dann kam so ein Pop-Up hoch und dann ging auf einmal ein Download los und mir wurde der HD-Videoplayer.dmg runtergeladen. Aber Thomas, es ist doch wirklich essentiell, dass du den MacKeeper installierst. Ja, genau. Wie soll sonst deine Maschine flüssig laufen? Ich meine, da kann man natürlich sagen, ja, ich war ohne Adblocker unterwegs. Obwohl ich eigentlich einen Scriptblocker drin habe, also das Disconnect, um eben nicht irgendwie sämtliche Zugriffe zuzulassen. Mhm. Was hat er nichts gegen die Pop-Ups unternommen. Aber das ist doch keine Art, einen Film zu gucken. Ja, deswegen bezahle ich auch gerne. Ja. Es ist so viel angenehmer. Du sagst jetzt besser nicht, was du genau bezahlst. Aber. Nee, sage ich nicht. Aber ich zwinker jetzt mal durch das Mikrofon und sag, André, falls du Game of Thrones guckst, die nächste Folge. Zwinker, zwinker. Du meinst, ob ich dir auch eine Folge kaufen und schenken soll? Das wär schön. Okay. Denn ich habe das Gefühl, ich kann die Cinematografie gar nicht so richtig zu schätzen wissen, wenn sie so durch so einen Block Pixel und Artefakte und so sich versucht so durchzukämpfen, aber du kannst halt nichts erkennen. Aber nein, ja, Game of Thrones, ich bin jetzt Fan. Diskutiert mit mir die wildesten Ich habe auch ein paar Theorien schon aufgestellt. Ein paar Fan-Theorien. Fan-Theorien? Okay, lass hören. Captain Phasma spielt ja mit. Genau, ja. Das, so. Game of Thrones ist nämlich eigentlich eine LARP-Doku. So, Dankeschön. Genau, da habe ich dir das schon mal geschrieben. Nee. So, genau. Es ist nämlich so. Ich habe nämlich geguckt, es gibt gar nicht so einen richtigen großen Begriff für die Welt von Game of Thrones und wo die spielt und so ein Kram. Was ist, wenn die Welt von Game of Thrones einfach auf der Starkiller Base ist. Weil es ist ja ein ganzer Planet. Das ist so ein ganzes Ding. Und da ist ja auch Leben drauf. Das wissen wir ja. Das haben wir gesehen. Bäume und so ein Kack. Und was ist, wenn die so, damit das Ökosystem aufrechterhalten wird und so putzerfischmäßig, sind die auf der anderen Seite von der Starkiller Base und auf der einen Seite ist da so voll die Planetenzerstörung. Auf der anderen Seite fahren die ein Mittelalterkram. Und wenn Captain Phasma mal Langeweile hat, dann zieht die ihr Lab-Kostüm an und fährt darüber und macht ein bisschen. Oder das ist ein ganzer Lab, weißt du? Die müssen ja auch irgendwann mal so Freizeit genießen und so einen Scheiß. Vielleicht ist Game of Thrones einfach ein ganz großer Starkiller Base Mitarbeiter-Lab. Mitarbeiter-Lab. Ey, Putzerfisch fand ich gerade echt am besten. Das ist meine Fan-Theorie. Ich warte jetzt auf, ich werde jetzt die 6. Staffel auf Beweise dahin durchsuchen. Ja, ich glaube auch, dass die Serie ultimativ so enden wird, dass Captain Phasma am Ende dasteht und sagt, Computer, Holodeck beenden. Ja, siehst du das so? Das wäre zwar jetzt Star Trek gewesen, aber großer Unterschied. Also, das wäre meine erste Fan-Theorie. Mal gucken, was ich noch alles so. Naja, und das Dorian Gray und Ginger-Ding. Muss ich auch noch ein bisschen überprüfen. Aber da sehe ich schon ein paar. Ach, und was geht da eigentlich ab? Warum sind die so asozial gegenüber Blinden oder Behinderten? Was ist denn das für eine Gesellschaft? Weißt du, da hockt die da am Straßenrand und bettelt so ein bisschen, da kommen da alle, hier ist ein Stock und ich prügel dich zusammen. Und der Rest, der guckt nur und es ist irgendwie vollkommen okay. Was ist denn das für eine Gesellschaft? Was werden denn da für Werte vermittelt? Also, ich wusste gar nicht, auf welcher Seite ich da jetzt sein soll in dem Moment. Vor den großen moralischen Fragen unserer Gesellschaft. Nee, das blinde Mädchen jetzt? Aber kannst du mir mal erklären, was das war? Ich könnte, ja. Soll ich? Es dauert ein bisschen. 3 Sätze hättest du. Nee. Ich sag die Kommas immer an. Also die kennen sich schon. Ja, die kennen sich schon. Weiß das blinde Mädel, dass sie von der anderen... Das Mädchen ist auch jetzt, das ist die erste Folge, in der das Mädchen blind war. Und also, dieses Mädchen, Arya Stark, ihr Name, ist die Tochter von Ned Stark, gespielt von Sean Bean. Was hat Sean Bean für eine Eigenschaft? Er ist tot. Richtig. Deswegen ist das Kind jetzt quasi alleine, weil die ganze andere Familie auch tot / irgendwo anders unterwegs ist. tot / irgendwo anders. Genau. Und um Rache zu üben, tritt sie diesem Assassinenverein bei. Grob umschrieben. Und versagt dort allerdings so ein bisschen, hält sich nicht an die Regeln sie und ist, so weiter. Sie ist blind. Ja, ja, mittlerweile. Ja, lass mich raten. Sie hat wird dann da bestraft. Sie hat versagt. Glaube ich. Ja, so. Sie hat versagt und dann gibt's Säurespaß. Ach, ich ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern, warum sie jetzt blind ist. Auf jeden Fall, sie baut da bei diesem Assassinenverein Scheiße und wird dann irgendwie rausgeschmissen oder sowas. Und jetzt ist sie halt blind. Sie war halt auch keine gute Kämpferin. Und diese Stocktante, die sie dann geschlagen hat, die gehört auch zu diesem Verein. Das ist auch so eine Auszubildende in dem Verein. Und die ist halt vorbeigekommen, um zu sagen, hier, ne, weitermachen, dann kriegst du noch eine Chance. Ah, so sieht das aus, wenn man noch eine Chance bekommt. Genau. Ja, es ist kein sehr netter Verein. Ja, ich weiß ja nicht, wie das bei euch läuft. Aber hier ist das durchaus normal. Na gut. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass der Doktor um die Ecke kommt. Aber... Ja, ne? Ich könnte jetzt auch noch eine Doctor Who-Fan-Theorie aufstellen. Aber das heben wir uns. Aber ja. da warte ich vielleicht noch mal die nächste Folge ab, im nächsten Podcast. Und dann komme ich mir den richtig... Ja, die muss ich noch ein bisschen feilen. Ich muss noch ein paar Beweise sammeln. Beweise? Das klingt so, als hättest du schon Beweise. Ja, ich teile jetzt nur noch nicht. Weil ich jetzt auch nicht... Weißt du, wenn ich jetzt so ein halbfertiges Ding rausposaune... Und dann hört sich jemand den Podcast an und denkt das zu Ende und glaubt mir dann den ganzen Credit dafür. Schöne Scheiße, ne? Das ganze Reddit-Karma, was dir flöten geht. Ich bin ja auch ein bisschen Fame-geil. Also, Like-geil ist ja mein Lifestyle und... War das jetzt absichtlich gerimed? Das ist ein Spruch unter coolen YouTube-Kids. Like-geil ist mein Lifestyle. Oh, welche coolen YouTube-Kids. Naja, Mert Madan. Ich bin jedenfalls das begeisterte Game of Thrones-Gucker. Jedenfalls bis zur zweiten Folge der sechsten Staffel. Ich weiß nicht, ob ich die dritte Folge gucken werde. Und ich weiß nicht, ob ich jemals mit Game of Thrones wirklich anfangen werde. Denn irgendwie hat es jetzt auch dieses erste Folge gucken mir so das bestätigt, was ich glaube, was ich vorher dachte, was Game of Thrones sei. Was dachtest du denn? Ein düsteres Mittelalter-Gedöns. Ja. Ja. Geil. Und ich habe keinen Bock auf düsteres Mittelalter-Gedöns im Moment. Okay, das ist ja legitim. Und von daher, ja, das ist halt so ein dieser. Hat mich jetzt nicht sonderlich angefixt. Und ja, ich weiß, ich habe natürlich auch kein Wort nichts verstanden und bla bla bla, aber trotzdem, es hat mich irgendwie nicht, auch von der Optik her und so, hat mich einfach nicht angesprochen. Okay, das nehme ich so hin. Oder du kannst dich auch dazu äußern. Nö, warum? Ich kenne das doch auch. Also. Er hätte jetzt eine flammende Rede für Game of Thrones halten können und mich überzeugen, dass das, was ich da jetzt verpasse und was mir für ein kultureller Schatz entgeht. Gut, das war André in Defense of Game of Thrones. Alle Fans da draußen, André ist euer Sprachrohr. Dankt ihm für diese leidenschaftliche Verteidigung eurer Serie. Ja, dafür werde ich gut bezahlt. Und sonst so? Muss, ne? André, was geht eigentlich da gerade auf kopfzahlen.de? Das war gemein. Warum war das gemein? Jetzt muss ich hier öffentlich auch noch Schelte dafür beziehen, dass ich nicht so viel machen konnte die letzten Tage. Ich dachte, wir sprechen erstmal überhaupt darüber, dass wir überhaupt irgendwas machen. Dass dein schlechtes Gewissen da jetzt wieder durchbricht, dafür kann ich ja nichts. Oh, ach so, okay. Warte, wir spulen kurz zurück. Nee. Ah, gut, dass du fragst, Thomas. Auf Kopfzeilen.de. Ja, die Frage steht immer noch. Ich werde das jetzt so machen, dass du da nicht einen ordentlichen Schnitt setzen kannst. Das kriegst du jetzt nicht raus. Okay. Naja, also der Thomas und ich, ne, wir haben uns ja gedacht, wir hängen so viel im Internet rum und schicken uns sowieso krassen Scheiß immer hin und her. Krassester Scheiß. Krassester Scheiß. Wirklich, der heftigste Schissel aus dem ganzen Internet-Dizzle. Genau. Oder dachten wir, das Zeug, was davon straffrei ist, könnte man ja auf kopfzeilen.de auch für andere verbraten. Und deswegen fällt so ein Post pro Tag ab. Nein, wir haben einfach mal angefangen, jetzt, weiß ich nicht, vor 2-3 Wochen war es doch, glaube ich, einfach mal drauf los zu posten. Fundstücke aus dem Internet, GIFs, Science-Kram, Film-Nerd-Zeug, Bilder, Porn. Wir machen eigentlich genau das, was Nerdcore und Kraft von der Mischwerk und Blockrebellen sowieso schon machen. Genau. Nur in diesem Fall machen wir es. Ja. Genau. Getreu dem Motto, wie auch in der Podcast-Beschreibung, ist ja noch genug Platz im Internet. Genau. Ja, das war quasi das kleine PSA zwischendurch. Also falls ihr euch gewundert habt, was da eigentlich passiert ist. Ihr habt euch nicht gewundert, weil wir sehen ja an den Likes auf Facebook, dass es kein Trend ist. Es ist ja auch nicht so, als ob wir uns um Reichweite kümmern würden. Ja, das könnten wir eigentlich mal machen, ne? André, wie viel Geld hast du denn gerade zur Verfügung? Wie viel können wir denn mal investieren hier? Du hast doch die Kreditkarte deines Arbeitgebers. Wer hat das denn bitte gesagt? Das habe ich in den Panama Papers gelesen. Genau. Wusstest du noch nicht, dass ihr da drin seid? Nee, das war bisher neu. Ja, ich als Praktiker bin ja sowieso bei allem fein raus. Wenn du das meinst. dann kannst du uns ja eigentlich auch mal ein bisschen Werbung kaufen. Weißt du, das ist noch Bloggen wie früher, so richtig persönlich. Das machen ja die Vlog-Brothers auf YouTube, sind ja dadurch groß geworden. dass sie sich Vlogs, das sind ja zwei Typen, und die haben sich gegenseitig Videos aufgenommen, mit denen sie einfach den anderen adressiert haben. Und andere Leute haben einfach zugeguckt, aber die haben sich immer gegenseitig Sachen hin und her geschickt. Aha. YouTube-Geschichte mit Thomas. Da muss ich gerade an eine neue App denken. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, die jetzt irgendwie vor 2-3 Tagen rausgekommen ist und auch so ein bisschen Presse in den Blogs bekommen hat, die quasi nichts weiter ist als ein öffentlicher Chat. Also, weißt du, was ich meine? Dieses, also du hast 1:1 Unterhaltung, wie in einem normalen Messenger auch, aber andere Leute können von außen zuschauen, wie diese Unterhaltung verläuft. Und ich frag mich, warum? Ich habe mir die App noch nicht angeguckt. Ich kann dir das, tatsächlich hört mein Wissen an dieser Stelle auf. Ja, nee, bei mir halt auch. Ich hab die Headlines so überlesen, aber mich hat's nicht so wirklich interessiert, muss ich sagen. Naja, wie viele können da auch mehrere Leute in einer Gruppe? Also es ist ja dafür so, hätte ich es mir auch anschauen müssen. Ich meine, es gibt ja auch das Kollegengespräch quasi als Stil eines Beitrags, wenn man sowas quasi auf Tech, ach, ja. Lass mal. Es geht halt um private Kommunikation irgendwie. Wenn wir uns das beide noch nicht angeguckt haben, ist es vielleicht, glaube ich, nicht so. Sind wir nicht so wirklich qualifiziert? Hast recht. Weil wir ja total qualifiziert für andere Sachen sind, über die wir hier sprechen. Das sowieso. Es kommt übrigens ein neues Battlefield raus. Also, echt? Dass ein neues Battlefield rauskommt, das ist jetzt keine News. Aber die News ist, dass es am 6. Mai revealed wird, wie Battlefield 5 aussehen wird und welches Szenario und so weiter und so fort. Also wir sprechen von 5, das ist gesichert oder was? Das ist nicht, nein. Es könnte auch Battlefield Bad Company 3 sein oder Battlefield Hardline 2 oder Battlefield 5 oder whatever. Es wird auf jeden Fall ein neues Battlefield vorgestellt. Und die Gerüchtemühle ist im Moment sagen, dass das Battlefield im Ersten Weltkrieg spielen soll. Das wäre ja wirklich mutig. Mal so. Ja, gesagt. Auf jeden Fall. Das wäre sehr mutig. Also, ich sag mal, das geht so rum auf Reddit und so weiter und so fort. Ich habe jetzt auf GameStar ein Video gesehen, da haben die beiden Redakteure gesagt, sie hätten eine Quelle, die schon Material aus dem neuen Battlefield gesehen habe und die hätte bestätigt, dass das World War I-Szenario sei. Sie könnten aber nicht jetzt natürlich darauf keine hundertprozentigen Aussagen treffen. Da es natürlich auch so eine Mission, einfach nur eine Mission in der Singleplayer-Kampagne sein könnte, in der man so ein Flashback hat oder so. Aber das. Meinst du, dass sie da so noch mehr Handlungen in diese rudimentäre Singleplayer-Kampagne stricken? Also, es wäre nicht das erste Mal. Also es gibt im Battlefield Bad Company 2 und so gab es auch eine Passage, das eröffnet im Zweiten Weltkrieg und springt dann in die Gegenwart. Mhm. Also es wäre nicht unüblich für die Serie. Es ist halt alles nur Spekulation. Aber es ist halt, im Moment hat sich quasi das Internet darauf eingeschossen, dass das nächste Battlefield im Ersten Weltkrieg spielen wird. Bin ich mal gespannt. Das würde ja irgendwie. Also der Erste Weltkrieg ist natürlich irgendwie so Gadget-arm. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also, und eben durch die historischen Bedingungen kann das Spiel gar nicht ein hektisches, schnelles Spiel sein. Es geht gar nicht. Naja, Wenn du verstehst, was ich meine. Es gab auch schon Maschinengewehre im. Ja, naja, na klar, aber halt alles sehr reduziert. Vielleicht ist es auch Alternate History. Das wäre interessant. Und dann machen sie einfach. Mit Nazis auf Dinos. Nazis auf Dinos oder. Im Ersten Weltkrieg. Entschuldigung. Oder sie machen das so, es gab ja damals wahrscheinlich schon irgendwelche Prototypen, die es nie wirklich aufs Schlachtfeld geschafft haben, die aber trotzdem irgendwie schon designt wurden und dann bringen sie die ins Spiel. Also so ein bisschen Secret Weapons of World War II mäßig. Ja, zum Beispiel. Mhm. Wer weiß, also es ist, wäre mal eine Abwechslung, die das irgendwie, ja, die das Spiel echt mal nötig hätte. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt auch lange kein Battlefield mehr gespielt, aber ich bin immer noch großer Freund der Serie und würde mich freuen, wenn es mal irgendwie wieder was Frisches gibt. Und nicht immer nur das. Ich meine, der Sprung von Battlefield 3 auf Battlefield 4 war eigentlich nur ein bisschen kamen ein paar Waffen mehr rein, das Spiel sah ein bisschen schicker aus und es gab neue Maps, aber es war an sich grundlegend dasselbe Spiel. Und von daher wäre es schön, wenn es da mal irgendwie was Neues gäbe. Und Battlefield Hardline hat mich überhaupt nicht angesprochen. Das findet ja auch irgendwie gar nicht mehr statt, oder? Ach, die Spielerzahlen sind schon da. Also DICE macht da einen guten Job darin, dass quasi du hast halt die Leute, die bei Battlefield 4 geblieben sind. Und es gibt Leute, die haben Bock auf Hardline. Und Battlefield 4 wird weiter sehr gut versorgt, quasi mit Updates und Patches. Und ich glaube, Battlefield Hardline wird auch immer noch gut versorgt. Es ist halt tatsächlich irgendwie so jetzt entstanden, dass du halt, wenn du Battlefield spielen willst, kannst du dir jetzt aussuchen, welches Szenario du gerade zocken willst. Und du hast zwei aktuelle Spiele. Einmal im Cops vs. Robbers und einmal im Armee-Szenario. Und ich glaube, Hardline läuft auch noch ganz gut, ja. Es ist wohl allerdings auf der Konsole ziemlich am Abkacken. Na, mein Eindruck war, wobei ich ja wirklich überhaupt keinen wirklichen Einblick in die Szene habe, aber dass es dann tatsächlich drei verschiedene Fraktionen gab. Also irgendwie die eine Fraktion, die mit Battlefield 4 nicht warm geworden sind und deswegen wieder zurück zu 3 sind. Die Fraktion, die direkt auf das neue Hardline gewechselt ist und dann irgendwie die so mittendrin sich bewegt haben und auf 4 hängen geblieben sind. Dass es da doch schon ein ziemliches Community-Splitting gab. Also ich glaube, Battlefield 3-Spieler gibt es jetzt nicht mehr so viele. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Community gesplittet ist. Jedenfalls nicht vom Subreddit her. Das ist irgendwie, die sind immer noch eigentlich ganz nett zueinander. Ich bin einfach mal gespannt. Es wäre auf jeden Fall mal ein frisches Szenario. Oh ja, frisches, altes Szenario. Aber es ist bisher wenig umgesetzt worden. Und ich bin gespannt, wie DICE das machen wird. Das ist eben auch das typische Battlefield-Gameplay werden die Leute ja trotzdem haben wollen. Und wie man das dann auf Basis dieses Szenarios umsetzt, fände ich sehr spannend. Aber wir sprechen ja auch gerade davon so, als wäre das schon Fakt. Stimmt. Vielleicht präsentiert DICE auch einfach, keine Ahnung, ein neues Spiel in der Zukunft, macht einen auf Call of Duty oder so und denkt sich irgendwie ein Spiel in 2142 aus und sagt, ey Leute, herzlichen Glückwunsch, wir haben jetzt 10.000 Gadgets, die ihr freispielen könnt, euch kaufen könnt und so weiter. Das Balancing ist übrigens komplett aus dem Fenster geworfen, weil wenn wir das Spiel auch noch balancen würden, dann könnten wir nicht so viele Gadgets einbauen. Das ist echt bitter. Gab es da eigentlich jemals irgendwie so einen, sag ich mal, kompetitiven Modus, auf der beide Teams auf dem gleichen Ausrüstungslevel waren, also dazu gezwungen wurden? Boah, das weiß ich nicht. Gab's erstmal überhaupt eine kompetitive Szene, die nicht irgendwie von EA eingekauft wurde? Na, keine Ahnung, bin ich raus. Also, das ist so. Es ist kein. Battlefield ist kein kompetitives Spiel. Also. Ja, nicht mehr, ne? Es macht. Ja, okay, ja, nicht mehr. Also zu meiner Zeit, TM, 1942, da gab es ja echt einige Teams. Ja, gut, aber jetzt heute Battlefield 4 spielst du nicht kompetitiv. Es macht Spaß, kann man mit Freunden zocken, aber es ist einfach kein. Es hat nichts von einem Counter-Strike oder so. Aber ich mag Battlefield. Und ich hoffe, sie bringen da irgendwie ein cooles Game raus. Ich habe auch wieder Bock und mal schauen. Ja, ich bin irgendwie total zockfaul geworden. Ich habe jetzt irgendwie mir Diablo 3 nochmal drauf gemacht oder Walking Dead Season 2 von Telltale, die ich immer noch nicht durchgespielt habe, weil ich irgendwie mal so 5 Minuten plötzlich Lust verspürt habe und dann mache ich das Ding an und dann merke ich, nö, mach's wieder aus. Ich habe da überhaupt keine Lust mehr drauf. Es geht mir aber ähnlich. Also es ist nicht, dass ich irgendwie dem Videospielen entsagt habe. Also ich lese auch noch den einen oder anderen Feed, also Kotaku oder sowas. Lese ich alles noch. Ich finde es auch alles irgendwie interessant noch, wie sich die Dinge so entwickeln, was für neue Spiele kommen und so weiter. Aber tatsächlich mich selbst hinsetzen und nochmal zum Ausgreifen, da habe ich im Moment überhaupt keine Motivation für. Es geht mir aber ähnlich. Also ich hatte jetzt auch Walking Dead hatte ich mal angefangen, habe aber echt nach 20 Minuten wieder weggelegt. Hab gedacht so, boah, irgendwie habe ich gerade keinen Bock drauf. Es ist immer so, es kommt drauf an. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade wieder gezockt. Ich habe mir letztes Wochenende das Ratchet & Clank Remake gekauft und das habe ich gestern Abend dann noch durchgespielt. Ja. Aber es ist auch immer so eine Zeitsache. Also ich habe mir das letztes Wochenende gekauft, habe dann irgendwie auch an den Samstag und Sonntag relativ viel gespielt und unter der Woche dann halt überhaupt nicht. weil ich dann auch abends einfach keinen Bock hatte und auch gar nicht mehr dran gedacht habe. Und dann jetzt gestern Abend und vorgestern Abend habe ich gesagt, doch, hier kannst du mal wieder, hab's dann wieder angemacht und hab's jetzt auch durch, weil es ist auch nicht so lange Spielzeit. Und es hat auch Spaß gemacht. Es hat sich für mich auch gelohnt, weil es irgendwie auch mal wieder so Jump'n'Run-mäßig was anderes war, als diese ganzen Taktik-Shooter und alles ernst und hier und da. Aber es passiert auch extrem selten. Also, es gibt so wenig Spiele, die, bei denen es mir wirklich wert ist, so viel Zeit zu investieren. Und wenn ich schon irgendwie höre, Spiele, wo man irgendwie grinden muss oder sowas und level deinen Charakter über längere Zeit auf und so weiter und so fort, denke ich so, boah, nee, komm, muss nicht sein. Also es muss mir auch, was ich auch immer noch so vor mich hinspiele, ist Fallout 4 und das macht mir immer noch Spaß, aber es ist halt so ein unglaublich langes Spiel und ich bin jetzt auch aus dieser ganzen, und am Anfang bin ich noch sehr viel rumgerannt und war sehr fasziniert von der Welt, aber jetzt spiele ich irgendwie sehr straight auch die Kampagne, weil ich einfach nicht irgendwie nochmal 4 Stunden damit verbringen will, einfach nur ziellos durch die Botanik zu laufen, nur um dieses eine Part für mein Bild irgendwie aufzusammeln, weil ich mir denke, das ist keine schlau investierte Zeit. Und ich hoffe auch, dass Fallout 4 erzählerisch dann gegen Ende nochmal stark wird und mich dann auch, dass es auch erzählerisch engaging wird, dass ich am Ende eine Geschichte erzählt bekommen habe, die mich irgendwie interessiert hat und dass du nicht am Ende einfach nur so anfängst, Quests abzuhaken, weil das wäre dann auch einfach schade, weil diese Spiele, die haben mir halt irgendwie kein, wenn ich was spiele und, also wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Film gucke oder so, dann nimmt mich das im besten Fall irgendwie ein bisschen emotional mit und ich hab da in dem Sinne was von, weil es mich irgendwie auch als Mensch vielleicht ein bisschen weiterbringt und mir was entweder beibringt oder mich amüsiert oder also mich zum Lachen bringt oder mich zum Weinen bringt oder sowas in die Richtung. Aber bei Spielen, bei denen ich einfach nur sitze und irgendwie monotone Tätigkeiten hintereinander ausführe und immer wieder das Gleiche mache und eigentlich nur diesen Grind mache, der mich also auch irgendwie, was mich emotional irgendwie nicht engaged oder mich in irgendeiner Form weiterbringt, da schalte ich immer sehr schnell dann wieder aus. Es ist, also, weil ich, dann habe ich wirklich das Gefühl, dass ich irgendwie meine Zeit nicht sinnvoll investiere. Also, wenn ich mich irgendwie den ganzen Tag hinsetze und eine Serie gucke, die mich aber wirklich interessiert, dann habe ich auch kein Problem, meinen kompletten Tag irgendwie draufgehen zu lassen. Aber wenn ich ein Spiel den ganzen Tag zocke und einfach nichts anderes mache, als irgendwie immer auf A, auf X drücken oder so, dann habe ich wirklich das Gefühl, meine Zeit nicht schlau investiert zu haben. Ich glaube, das ist die treffende Analyse. Das geht mir nämlich auch so. Ich habe einfach im Moment das Gefühl, dass mich ja einfach eine gute Geschichte, dass mir das mehr bringt, oder ich damit das Gefühl habe, meine Zeit besser investiert zu haben, als mit einem Gameplay-Mechanismus. Wobei ich das früher ganz anders gesehen habe. Wenn du wüsstest, wie viel Zeit ich in Unreal Tournament und Quake gesteckt habe, das klingt jetzt, als hätte ich da ein hartes Trainingsregiment durchgezogen, nicht? Also wie viele Stunden ich nur davor saß und das gezockt habe, weil es richtig Bock gemacht hat und die Abläufe natürlich immer gleich waren, also du die gleichen Mechaniken genutzt hast. Immer und immer wieder. Und das war wirklich erfüllend, ja. Und mittlerweile hat sich das komplett gewendet. Ja, also es ist auch, früher konnte ich auch immer nie, das war ja immer früher, war so, das ist ja jetzt auch abgeflaut, weil sich Leute damit abgefunden haben. Aber es gab ja so diese Periode, in der Spiele auf einmal immer kürzer wurden und immer weniger Spielzeit. Da wurde immer so aufgerechnet, so, ich zahle so viel Geld, hab so wenig Spielzeit und so weiter und so fort. Und ich war dann auch so, als ich noch wirklich Zeit hatte und irgendwie Schüler war, wollte ich auch so. Ich wollte so viele Stunden aus dem Spiel rausschlagen, wie es irgendwie geht. Aber jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich bezahle denselben Preis, aber mach das Spiel bitte kürzer und dafür knackiger und auf den Punkt und lass nur die richtig geilen Sachen drin und lass diese Filler alle raus. Und ich spiele lieber ein 5-Stunden-Spiel nur mit Highlights drin, als ein 20-Stunden-Spiel, wo das Gameplay einfach nur gestreckt ist. Und das ist was ich irgendwie, das hätte ich vor 10 Jahren oder so niemals gesagt. Aber das hat sich heute jetzt auch geändert. Ne? Bei mir hat sich das, also ich war am Anfang auch in dem auf der Seite, dass ich das eher dann aufgerechnet habe, dass mit mehr Geld auch mehr Spielzeit rumkommen muss. Dann habe ich allerdings, was war es, Call of Duty Modern Warfare 2 gespielt. Und das war wirklich, also das Spiel war ja nur irgendwie 4,5 Stunden lang oder sowas, die Kampagne. Das war aber so aufwendig inszeniert, wie ich es vorher noch in keiner Kampagne, also überhaupt bei einem anderen Spiel erlebt habe. Und da hat es bei mir irgendwie Klick gemacht. Dieses, okay, das kann ein Spiel also auch sein. Es ist nicht nur Mechanik, sondern es ist auch, die Inszenierung kann gleichwertig sein. Es ist mehr so, Modern Warfare 2 war ja auch zugegebenermaßen mehr irgendwie so ein spielbarer Film mit ein bisschen, ja, Schießbude zwischendrin. Und okay, man mag jetzt zu dem Spiel stehen, wie man möchte, ja, vielen gefällt das Ding nicht, aber mich hat das damals echt umgehauen. Also wahrscheinlich gerade deswegen auch, ja, wie ich gesagt habe, weil es da in mir sowas ausgelöst hat, so ein Moment der Erkenntnis hatte ich quasi. Es ist ja auch eine andere Wahrnehmung von Spielen. Also ich meine, wer stellt sich vor das Kino und sagt so, boah, also jetzt soll ich 10 Euro fürs Kinoticket bezahlen und der Film ist nur 90 Minuten lang, also dann gehe ich doch lieber in den 3-Stunden-Epos, da habe ich mehr für mein Geld. Auch wenn der 90-Minuten-Film vielleicht der beste Film sein könnte, der Citizen Kane oder den Film sein könnte. Und der 3-Stunden-Epos einfach nur Kacke sein könnte. Aber es macht ja keiner. Also ich gehe doch lieber an den geilen Film, auch wenn der kürzer ist, und zahle dasselbe Geld, als in den beschissenen Film, der länger ist. Ich meine, gerade, gut, wenn der Film beschissen ist, dann freue ich mich, wenn er nicht so lang ist. Aber diese, was man irgendwie bei Spielen macht, teilweise noch, dieses Aufrechnen von Geld gegen Spielzeit, das findet ja bei Filmen zum Beispiel überhaupt nicht statt. Und das ist irgendwie auch so ein Zeichen dafür, dass Filme halt anders als, eher als Kunst wahrgenommen werden. Und Spiele sind halt immer noch viel eher ein Produkt. Ja, was man so einfach wegkonsumiert, ne? Ja. Aber genau dieses einfach nur so wegkonsumieren, da habe ich irgendwie nicht mehr so richtig Bock drauf. Ja, genau. Genau, das ist der Punkt. Vielleicht ändert sich das ja auch nochmal. Also ich hab tatsächlich total Bock, irgendwie irgendwas VR-mäßiges mir zuzulegen. Auch wenn es im Moment finanziell echt eine Schnapsidee ist. Da ich auch zum Beispiel keine PlayStation habe, um mir einfach das PlayStation VR mal drauf zu kaufen. Für verhältnismäßig wenig Geld. Aber ich würde doch gerne damit rumspielen. Also ich weiß, es gibt noch keine Killer-App irgendwie und da muss ich erst einen Stil rausbilden, wie man in der VR Spiele, für VR Spiele zu produzieren hat. Und das wird noch Jahre dauern, aber trotzdem, ich habe irgendwie Bock. Ich finde das aufregend. Ich finde das auch interessant, aber ich habe halt auch so ein bisschen die Befürchtung, dass es eben genau dieses ist, so du kaufst dir das dann und dann hast du ein neues Storytelling-Instrument auch und dann wird es am Ende nicht genutzt. Was natürlich jetzt eine sehr pessimistische Ansicht ist. Ich glaube nicht, dass es nicht genutzt wird, sondern es muss halt erstmal die Richtung überhaupt gefunden werden. Also ich finde, die Leute haben sich jetzt so viele Gedanken um die Technik gemacht und so viele interessante irgendwie, sagen wir mal, Tech-Demos rausgebracht, ja, die so die Möglichkeiten der Hardware darstellen. Aber wie man tatsächlich irgendwie eine auf VR ausgerichtete Story erzählt, da hat sich mit Sicherheit schon mal jemand Gedanken drüber gemacht. Aber man ist noch nicht auf dem grünen Weg gelandet. Weil einfach irgendwie ein 360-Grad-Spiel zu machen, das ist billig. Ja. Also 360 Grad sind die ja alle. Aber wenn quasi die einzige zusätzliche Mechanik ist, dass du dich mit deinem Kopf statt mit der Maus umguckst, naja, dafür muss ich mir keinen 3.000-Euro-Rechner hinstellen und dann nochmal 900 Euro für so eine Vive auszugeben oder sowas. Das kickt nicht. Also ich find's auf jeden Fall sehr interessant, was jetzt alles mit VR passiert. Ich bin aber noch ein bisschen, ich bin noch so ein bisschen abwartend. Und da, ich warte immer noch so auf diese Killer-App, wo man einfach so das sieht oder liest und denkt so, boah, da habe ich selber noch nicht dran gedacht, das ist ja krass, das möchte ich selber mal erleben. Von daher, bevor ich da auf den, ich möchte VR grundsätzlich mal wirklich, ich würde gerne meinen Oculus Rift überhaupt mal aufsetzen, weil ich das auch noch nie gemacht habe. Aber ich bin im Moment noch so ein bisschen, ich hoffe, das verkommt nicht so zu so einem 3D-Ding, wo man einfach nur 3D drüber klatscht und denkt man, oh ja, kann ich jetzt mehr Geld für verlangen und 3D draufschreiben oder VR draufschreiben? Und wirklich angestellt wird mit der Technologie am Ende nichts. Aber das ist, ich habe gerade schon angedeutet, das ist eine sehr pessimistische Sicht. Ich hoffe natürlich, dass sich da noch einiges mitentwickelt. Das war der Kopfsalm-Podcast Nummer 11. André findet ihr auf Twitter @narv mit 3a und ich tweete unter @tporwohl. Unsere Musik ist Smooth Bassline von Zaggy2. Abonniert uns gerne auf iTunes oder besucht uns auf kopfsalm.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.